Ein deutsches Märchen. Die Stadt des Goldes. Rupert war ein schlauer und gewitzter junger Bursche. Man sagte, es gäbe 10 Dörfer weit keinen tapferen und klügeren Kerl als ihn. Eines Tages saß Rupert mit seinen guten Freunden am Feuer und lauschte den Abenteuern eines Soldaten, der auf seiner Reise im Dorf vorbeikam. Und einen Teil der Geschichte des Soldaten fand Rupert ganz besonders interessant. Die Stadt des Goldes? Die gibt es wirklich? Das kann ich nicht glauben. Oh doch, die gibt es. Die steht auf der Spitze eines hohen Berges und mit all ihren gewaltigen Türmen aus reinem massivem Gold glänzt sie wie die Sonne. Es gibt so viel Gold und Reichtum, dass die Leute dort gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Sie machen also einfach Dinge aus Gold und wenn sie genug davon haben, machen sie neues Geschirr, neuer Schmuck, neue Gebäude. Die alten werden einfach abgerissen. Und die Straßenkehrer werfen alles in den Müll. Was? Was? Was? Die sollten uns etwas Gold schicken. Psst, lass den ausreden. Los, Soldat, weiter. Erzähl uns mehr. Vielen Dank. Nun, Geld oder Obst zu teilen, erfordert ein Herz. Aber alles, was die haben, sind Gold und Edelsteine, die überall auf den Straßen rumliegen. Sogar der Staub auf den Straßen ist aus Gold, den die Straßenkehrer murrend in ihre goldenen Mülleimer werfen, die mit den größten Edelsteinen besetzt sind, die heller funkeln als der Nachthimmel. Ich bin sicher, die Leute in dieser Stadt verbringen ihre ganze Zeit mit Singen und Tanzen. Denn sie müssen nicht arbeiten. Oh ja, und mit dem allerbesten Essen. Oh, Geld ist nie der einzige Grund, zu arbeiten und zu singen und zu tanzen und zu essen. Nun, sieht so die Stadt aus? Das ist schön, Jack. Das ist schön, Jack. Oh, ich wünschte, die Stadt oder ihr Gold wäre genauso hübsch. Erzähl uns noch mehr über das Gold. Ah, alle Häuser sind aus Gold. Die Fensterscheiben sind reine Diamanten. Die Straßen sind mit Silber und Platin gepflastert und ihre Kieselsteine sind Stücke von Edelsteinen. Sie glitzern so sehr, dass weder in den Häusern noch in der Stadt selbst Feuer brennen muss. Aber wie gelangt man dorthin? Es gibt 2 Wege. Einer ist schrecklich. Die Steine auf dem Weg sind so spitz, dass sie deine Füße zerstechen. Und es gibt unvorstellbare Schrecken, wie schlimme Sümpfe, in denen man versinkt, und rutschige Hänge, die in tiefe, dunkle Täler abtauchen und dir den Weg versperren. Sodass, selbst wenn du die Stadt erreichst, du so müde und erschöpft bist, dass du keine Kraft mehr haben wirst, um... Und die 2. Route? Oh, so gelangst du in wenigen Tagen in die Stadt des Goldes. Aber du musst... Genug, zeig mir diese Route. Ich gehe in die Stadt. Sei nicht zu eifrig. Lass mich dir wenigstens sagen, ich habe genug gehört, Soldat. Ich werde nicht zulassen, dass etwas meine Entschlossenheit schwächt. Ich gehe jetzt. Echt? Jetzt? Ich kann's nicht abwarten. Rupert war so sehr darauf bedacht, die Stadt des Glückes zu erreichen, dass es ihm nicht einmal einfiel, sich von seinen Freunden und seiner Familie zu verabschieden. Tschüss, Rupert. Tschüss, Rupert. Tschüss, Rupert. Rupert ging mit den Soldaten in einen Wald und dort zeigte ihm der Soldat den Rest seines Weges. Rupert war so ungeduldig, weiterzugehen, dass er sogar vergaß, dem Soldaten zu danken. Er ging eine Weile und kam an einen Fluss. Ein neugierig aussehender Bootsmann wartete am Ufer. Bringst du mich bitte auf die andere Seite? Das kostet dich 50 Silberstücke. Sehe ich so aus, als hätte ich in meinem ganzen Leben so viel Geld gesehen? Tut mir leid. Keine Zahlung, keine Fahrt. Bitte, mein Herr, ich gehe in die Stadt des Goldes. Wenn ich zurückkomme, werde ich dir alles bezahlen, was du willst. Niemand hat jemals Reichtum von dort zurückgebracht. Aber gut, wenn du keine Silberstücke hast, dann gibst du mir halt ein Stück deines Herzens. Was? Ich werde sterben. Oh, niemand interessiert sich für das Fleisch. Ich meine die Essenz seines Herzens. Der Bootsmann holte eine Flöte hervor und spielte eine seltsame Musik. Funkelnde Sternchen stiegen aus Ruperts Brust auf und schwebten in die Flöte. Dann stieg Rupert in das Boot und wurde über den Fluss gebracht. Als nächstes stieg Rupert auf einen Berg und als er den Gipfel erreichte, stand dort ein anderer Mann, genau wie der Bootsmann. Rupert konnte schon die goldenen Türme der Stadt hinter dem einen langen, gewundenen Waldweg sehen. Aber seltsamerweise war er nicht so begeistert wie zuvor. Seit dem Augenblick, als der Bootsmann ein Stück des Funkels aus seinem Herzen genommen hatte, fühlte sich Rupert beschwert, als wäre die Leere im Herzen zu Stein geworden. Du musst zahlen, wenn du durch willst. Ich habe keine Silberstücke dabei. Wird ein Stück meines Herzens reichen? Ja, das wird es. Genau wie der Bootsmann hatte auch dieser Mann eine Flöte, spielte eine seltsame Melodie darauf und funkelnde Sternchen schwebten aus Ruperts Herzen in die Flöte. Anstatt sich glücklich zu fühlen, der Stadt des Goldes näher zu kommen, verspürte Rupert seltsamerweise eine schwere, steinerne Leere, die er zuvor nicht gekannt hatte. Aber er setzte seine Reise fort. Bald befand sich Rupert am hochaufragenden Tor der Stadt des Goldes. Und genau wie der Soldat es beschrieben hatte, bestand das gigantische Tor aus massivem Gold und war mit den größten, prächtigsten Edelsteinen und Diamanten übersät, die man sich je hätte vorstellen können. Rupert wollte eintreten, wurde aber von einem Torwächter aufgehalten, der genauso aussah wie der Bootsmann und der Mann in den Bergen. Halt! Du musst bezahlen, wenn du hinein willst. Wirst auch du ein Stück meines Herzens nehmen? Ja. Wie zuvor hatte auch der Torwächter eine Flöte und begann, die seltsame Melodie darauf zu spielen. Rupert fühlte sich seltsam. Die Stadt des Goldes lag direkt vor ihm, aber er verspürte weder Aufregung noch Freude, sie zu betreten. Für einen Moment fragte sich Rupert, ob es daran lag, dass er mit seinem Herzen bezahlte und wünschte, dass ihm nicht das ganze Herz genommen würde. Wohl deswegen blieb ein winziger Rest funkeln in seiner Brust und schwebte nicht in die Flöte. Die Tore wurden geöffnet und Rupert trat ein. Die Stadt war genauso, wie der Soldat es beschrieben hatte. Aber nichts davon schien aufregend. Rupert sah einen Mann vorbeikommen und lächelte. Der Mann lächelte nicht zurück und sah Rupert nur verständnislos an. Rupert ging weiter und sah einen Tisch, der mit den erlesensten Speisen beladen war, auf goldenen Tabletts. Aber niemand schien das essen zu wollen. Ach, wie wenig Genuss bringt Essen dem, der keinen Hunger kennt. Rupert ging weiter und sah eine ganze Menge Musikinstrumente aus Gold und Edelsteinen. Aber niemand spielte auf den Instrumenten. Die Straßenkehrer kamen und warfen sie auf einen goldenen Karren. Oh, wie wenig Freude macht Musik demjenigen, der nichts von Sorgen und Nöten weiß. Als nächstes sah Rupert einen Goldschmied, der goldenes Geschirr machte. Jedes seiner Stücke sah absolut perfekt aus. Ah, Welchen Wert hat denn Kreativität, wenn das, wofür man sie aufwendet, im Müll landet, weil man zu viel davon hat? Rupert sah all die ausdruckslosen, herzlosen Gesichter um sich herum an. Da war keine Freude, kein Lächeln in diesem Land und schließlich begriff er, was es bedeutete, mit seinem Herzen bezahlt zu haben. Doch aufgrund dieses eines Funkens, das in seiner Brust verblieb, konnte er zumindest eine leichte Traurigkeit spüren. Die Menschen des Landes aber, die kein Herz mehr hatten, konnten nichts als Leere füllen. Trotz all dem Gold im Land schienen diese Leute zu Stein geworden zu sein. Rupert wollte nicht so leben. Er beschloss, nach Hause zu gehen. Ich will nach Hause gehen. Ich möchte meine Freunde und meine Familie wiedersehen. In dem Moment, als er das sagte, flogen alle Funken seines Herzens, die der Torhüter ihm genommen hatte, direkt in sein Herz zurück. Rupert konnte sich nun ein wenig freuen, seine Freunde und Familie wiederzusehen. Als der Mann auf dem Berg das Funkeln seines Herzens zu ihm zurückschickte, schlug Ruperts Herz vor Aufregung. Und als der Bootsmann ihm sein Funkeln wiedergab, rannte Rupert fast zu seinen Freunden und seiner Familie. Mutter! Vater! Es tut mir so leid! Hey, Rupert! Mein Sohn! Du bist zurück! Oh, welch ein Glück, du bist zurück! Hallo, du bist zurück! Es tut mir wirklich so leid. Meine Gier nach Gold hat mich blind gemacht. Ich weiß jetzt, dass Reichtum nutzlos ist, wenn er nicht von einem Gefühl der Freude begleitet wird. Und dass Freude wirklich nur von drei Dingen kommt. Erstens, wenn wir unsere Menschlichkeit und unser Herz behalten können, unabhängig davon, ob wir reich sind. Zweitens, wenn wir Menschen haben, mit denen wir lachen und weinen können. Und drittens, wenn es unser Antrieb ist, für etwas zu brennen und zu teilen. Wenn wir nichts als Gold und Reichtum hätten, würden unsere Herzen auch zu Stein werden. Genau wie bei den Menschen in der Stadt des Goldes. Und so kehrte Rupert als weiser Jugendlicher aus der Stadt des Goldes zurück. Und so ist es doch, oder? Wenn das Leben dich vor die Wahl stellt zwischen Menschen, die du liebst, und all dem Gold der Welt, was würdest du wählen? Reichtum ist nur dann gut, wenn er von Liebe begleitet wird.